1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themensendung und das Thema heißt Verboten. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die schon mal etwas Verbotenes getan haben in ihrem Leben, etwas gesetzlich Verbotenes oder vielleicht auch etwas moralisch Anrüchiges oder Verbotenes. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die es reizt, mal etwas Verbotenes zu tun. Etwas moralisch Verbotenes oder auch etwas gesetzlich Verbotenes. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Ines und die Ines ist 44. Ja, hi Domian. Hallo Ines. Ja, hallo. So, Verbotenes. Hast du getan oder möchtest du tun? Nein, ich habe es getan, gesetzlich verboten. Ja. Ah, erzähl. Erzähl. Also es war vor gut ja 4 Jahren und mein Ex-Mann, also ich bin 44, mein Ex-Mann war damals ja im selben Alter und hat mich verlassen und ist zu einer neuen Frau gegangen und nach wie vielen Jahren? Bitte? Nach wie vielen Jahren? Ja, wir waren 18 Jahre verheiratet. 18 Jahre? Mhm. Lange Zeit. Ja, war sehr lang. Und es ging ziemlich heftig zu und ja, in einer ganz blöden Situation hat es mich gepackt und ich bin dann zu dieser Frau gefahren und habe ihr Auto angesprüht. Angesprüht? Ja. Ich hätte schon gar gedacht, sie sagt jetzt angezündet. Gott sei Dank. Angesprüht. Gott sei Dank, nein, nicht angezündet. Es war eine totale Kurzschlussreaktion. Ich wollte eigentlich zu einem ganz... Oder sagen wir mal so, ich wollte, mein Effekt war ein ganz anderer, ganz anderer. Ich habe mit meinem großen Sohnemann 2 oder 3 Tage vorher meinen Keller ausgemistet, weil ja Ex-Mann ausgezogen, wir mussten hier alles irgendwie entsorgen und ich hatte irgendwelche Sprühfarben in meinem Auto. Mhm. Und es gab eine Situation mit meinem Ex-Mann, der wollte halt, es war ein bisschen Krieg. Also er wollte Stammbuch haben und ja, und ich bin dann da hingefahren und hab mir gedacht... Erzähl doch mal, also mit welcher Farbe hatte das Auto? Das Auto, das war, ich weiß nicht, dunkelblau, schwarz. Ein dunkles Auto. Welche ja, Farbe war deine Sprühfarbe? Boah, ey, schlaf mich tot, weiß ich gar nicht mehr. Weißt du gar nicht mehr? Wie hast du das Auto denn dann vollgesprüht oder... Was hast du da angesprüht? Ich habe draufgeschrieben, Schlampe. Nein. Ja doch, klar. Was Frauen dann so machen, ne? Die sprühen dann Schlampe aufs Auto. Wo denn? Auf die Motorhaube? Nee, auf die Seite. Auf die Seite. Ja, und ich habe auch nicht überlegt und ich bin einfach wirklich ausgestiegen, hab's gemacht. Ich wollte eigentlich, nein, es war wirklich im Effekt. So. Affekt. Affekt, genau. So, dann hast du dich wutentbrannt wieder in dein Auto gesetzt und bist nach Hause gefahren. Und wie ging es dann weiter? Nee, ich bin erwischt worden. Ach, du bist sofort dann auf frischer Tat? Ja, weil ich habe nicht überlegt. Ich wollte ja nicht wirklich dahin fahren, um zu sprühen, sondern eigentlich, um mit ihr zu reden. Ach so, ja? Was wolltest du denn mit ihr noch reden? Ja, weil ich gedacht habe, also es gab ja vorher eine Situation, wo mein Ex-Mann hier vor meiner Tür stand und mit mir irgendwie, ja, gestritten hat. Mhm. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, sie hat es geschafft, ihn zu so einem bösen Menschen zu machen und du willst jetzt mit ihr reden. Aber und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie verwirrt und wie irre total, man ist, wenn man total Liebeskummer hat. Man macht völlig bescheuerte Sachen, die mit nichts, wenn man wieder bei klarem Verstand ist, mit nichts zu rechtfertigen sind. Erzähl doch mal, wie du dann gefasst worden bist. Ja, also ich bin da wirklich hingefahren und ich wollte mit ihr reden. Und ich habe dann, wie gesagt, ich habe... Naja, du hast gesprüht und hast du gesagt, dann bist du erwischt worden. Von wem? Von dem Nachbarn. Und wie ging das dann weiter? Ja, ja klar, Polizei gerufen. Ach, der hat die Nachbarin kam raus und auch die Nachbarin, sprich seine neue Freundin, hat ihn dann angerufen und dann volles Aufgebot. Und es war richtig heftig. Wie peinlich. Ja, wie super peinlich. Also er war nicht in dieser Wohnung zu dem Zeitpunkt? Nein, er hatte ja zu dem Zeitpunkt noch seine eigene Wohnung, aber er war halt mit ihr zusammen. Okay, aber dann kam diese Frau, die Schlampe, kam dann auch raus. Ja, genau. Kanntet ihr euch vom Sehen? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ach, die wusste gar nicht, wer du bist. Doch, also sagen wir mal so, sie stand dann vor mir und hat dann gesagt, du siehst ja ganz anders aus, weil ich hatte mich natürlich in den ganzen Jahren verändert. Sie kannte Fotos. Aber was für eine Situation. Da stehst du auf der Straße, da sind die Nachbarn, da kommt die Polizei, da ist die Frau auch noch. Ja, ja. Wie hast du dich denn da verhalten? Wie habe ich mich verhalten? Reumütig oder warst du hysterisch immer noch? Nein. Nein. Reumütig. Es hätte ja sein können, dass du sagst, sie hat es verdient, sie ist eine Schlampe. Nein. Nein, das nicht. Nein, gar nicht. Nein. Weil das war wirklich im Affekt. So, dann gab es eine Anzeige. Ja. Und zu was bist du verdonnert worden? Ja, Geldstrafe. Frag mich jetzt, wie viel, weiß ich nicht mehr. Ach, genau. Das weißt du nicht? Bitte? Das weißt du nicht, wie viel? Doch, aber es ist jetzt 4 Jahre her, aber es hat mich geprägt bis heute. Ja, wie viel denn? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe im Monatsraten 30 Euro jeden Monat habe ich gezahlt, 4 Jahre lang. 4 Jahre jeden Monat 30 Euro. Jetzt könntet ihr mal zu Hause schnell durchrechnen. Ja, ja, so ungefähr. Das war ja doch eine schöne Summe, die da zusammenkam. Ja, das war heftig. Gab es da eine Gerichtsverhandlung, richtig? Ja, gab es. Ja, Moment. Nee, Gerichtsverhandlung nicht. Also ich wurde nur vorgeladen, sprich zum Polizeirevier und gut war. Ah ja. Und dann gab es eine Strafe und du musstest wahrscheinlich auch noch die Renovierungskosten des Autos bezahlen, ne? Ja, gut. Ja, da habe ich dann natürlich an sie bezahlt, ja, klar. Das Ganze hat dich, du weißt, hast es nie ausgerechnet, was die ganze Aktion dir gekostet hat? Nein, weil ich habe mich so geschämt und ich habe das einfach nur gezahlt und ich habe es mir nie ausgerechnet, weil das war eine Geschichte, wo ich gesagt habe, das muss ich nicht wieder haben. Nee, nie nee. Wieder. Und ich will auch nicht, eigentlich nicht wirklich daran erinnert. Aber wie nett, dass du anrufst und uns diese Geschichte erzählst. Ja, weil, wir wühlen ja in alten Wunden jetzt. Ja, weil heute kann ich drüber lachen, verstehst du? Ja, ich möchte eigentlich auch nur, dass... andere Frauen warnen, die sollen nicht Schlampe aufs Auto ihrer Nebenbuhlerin. Weil ich weiß, dass es gibt ganz viele Frauen, die da ganz böse... die denken sich, ich möchte jetzt gern... Mädels, macht es nicht. Und man weiß letztendlich ganz genau, dass es überhaupt nichts bringt. Gar nichts. Im Gegenteil. Man schweißt die anderen beiden ja noch mehr zusammen, als dass man die irgendwie ganz auseinandertreibt. Genau. Hast ja. du denn mit deinem Ex-Mann über diese Aktion auch nochmal gesprochen? Nein. Nie? Niemals. Oh je. Nein. Habt ihr Kinder? Ja, 2. Wie alt sind die? Jetzt fast 19 und 12. Und was haben die gesagt damals? Zumindest der Ältere. Ja, was haben die gesagt? Also der Älteste war damals, glaube ich, gerade 14, ja. Mhm. Was haben die gesagt? Mama, wir können dich verstehen, haben die sogar gesagt. Mhm. Ja, weil es gab natürlich ganz viele Vorgeschichten. Es war nicht richtig. Mhm. Er verurteilt mich dafür, dass ich da so das getan habe. Er kann verstehen, dass ich es tun wollte, aber dass ich es wirklich getan habe. Das war nicht okay. Das war nicht okay. Nein. Und daraus hast du gelernt, dass du nie wieder ein Auto besprühst von einer anderen Frau. Nein, ganz sicher nicht. Es war eine ziemlich krasse Geschichte. Ja, aber ich finde es toll, einfach mal zu sagen, Mädels, macht so eine Scheiße nicht. Also sollte euch sowas passieren, Füße stillhalten, Hände stillhalten, macht es nicht. Ines, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. Danke, tschüss. 0800 220 5050 zu unserem Thema heute verboten. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die ihr schon getan habt, die verboten sind. Oder reizt euch vielleicht mal, reizt es euch mal, etwas Verbotenes zu tun. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Frank und Frank ist 18. Hallo Frank. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Ne? Was hast du gemacht? Ich tune seitdem ich 14 bin, also ich motze Roller auf. Aha, Roller gleich mehrere. Also meinen eigenen und halt von Kollegen. Ja. Und, ich bin halt in der Szene drin, sag ich mal. Ja. Die ist jetzt nicht so allzu bekannt, das ist die DSSC. Ja, kennen wir nicht. Du motzt auf von Bis wie viel? Von Kubik oder PS? Ja, sag mal alles. Ja, also von Kubik, da gehe ich von 50 Kubik, ganz normal. Mhm. Also das Höchste, was ich gemacht habe, war 172 Kubik. Von 50 auf 172? Ja, klar. Also das geht, das kann man so als Nicht-Fachmann machen. Ja, ich würde mich jetzt auch nicht als Laie bezeichnen, ne? Was machst du beruflich? Ja, wie bitte? Was machst du beruflich? Ich bin noch Schüler. Ach so, na gut, aber du hast dich da so reingearbeitet in die Thematik. Fing halt alles mit dem Straßenroller an. Ja. Und ja, den bin ich aber auch eigentlich immer legal gefahren. Mhm. So, dann kam halt, dass ich mir noch einen Roller zugelegt habe, nochmal das gleiche. Und ja, da ist halt nichts mehr dran original. Jetzt sag mir mal von den, das, da können sich die meisten Leute noch mehr darunter vorstellen, wenn du die PS-Zahl sagst, die du hochgezüchtet hast, von auf? Ja, also original hat der 2,4 und der hat jetzt 20,2. Boah. Ja, das ist halt schon. Das ist ja Wahnsinn. Ist das, ja, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ist das schwierig, das zu machen? Ich würde es jetzt nicht als einfach bezeichnen. Wie lange sitzt du an so einer Aktion, bevor so ein Ding dann so hochgezüchtet ist? Also wenn man das Geld direkt parat hat und wenn man dann, sag ich mal, die Teile auch vor sich liegen hat, dann ist das schon eine Woche, bis der komplett fertig ach, ist. Ach, eine ganze Woche. Und man braucht auch neue Teile dafür. Ja, natürlich. Also original hat man halt einen 50-Kubik-Zylinder. Dann ja. Geht man auf besagte Internetseiten, da kann man sich die Sachen halt bestellen. Ja. Da braucht man halt eine neue Zündung, neuen Zylinder, neue Kurbelwelle, einen größeren Vergaser. Verstehe. Und hat ja keine Schaltung, das ist halt so eine Variomatik, die man noch kaufen muss. Verstehe. So, jetzt begibst du dich ja wirklich in den Bereich der Illegalität damit. Also du machst wirklich was Verbotenes. Ja, richtig. Also wie denkst du denn darüber? Ich finde jetzt, also derzeit finde ich es ein bisschen blöd, weil ich habe mich halt ich habe mich letztens halt gepackt. Direkt hier vor der Haustür und ja, ich habe jetzt einen Kreuzbandriss. Habe ich nicht verstanden? Die haben dich gepackt oder was? Nee, ich habe mich hingelegt. Ach, du hast dich hingelegt? Ach so, weil du ja. Viel zu schnell gefahren bist? Nö, das nicht. Ich wollte halt einen Trick machen, einen Wheelie, also auf dem Hinterrad fahren. Ja. Kontrolliert und dann halt, ja, so weit wie es geht, halt auf dem Hinterrad, so mit 60, 70 km/h. Ja. Und ja. Kann man das nur mit getunten Maschinen machen? Nee. Das hätte dir also mit einer normalen Maschine auch passieren können? Ja, natürlich. Ja, also hat das... Man kann natürlich auch direkt schon im Stand auf die Nase legen, sage ich jetzt mal. Verstehe. Aber meine Frage war ja, wie du zu diesen Aktionen stehst, die ja also außerhalb des Gesetzes stattfinden. Ja, ich finde es nicht so toll, wenn man dann halt auch nicht auf Regeln achtet. Also jetzt irgendwie 30er-Zone oder rechts vor links, da muss man drauf achten, weil ja erst recht, wenn man halt keinen Versicherungsschutz mehr hat. Wenn man sich dann langlegt, dann haftet man halt selber. Ja. Und wenn man noch andere gefährdet oder verletzt, ist die Strafe natürlich dementsprechend höher. Ist noch nicht so eine ganz klare Antwort für dich. Das heißt, du findest es im Prinzip ganz okay, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, oder wie? Nee, so würde ich es nicht sagen. Also ich finde schon, wenn man einen 25er Führerschein hat, einen Mofa-Führerschein, man halt maximal 35 fahren oder so. Mhm. Man ist dann halt gerade erst 15 und man muss das Fahren erstmal lernen. Das ist nicht Fahrradfahren oder so. Ja, genau. Ganz anderes. Autofahren muss man halt auch lernen. Ja, aber warum machst du es denn dann? Warum? Mhm. Das ist halt der Reiz. Also wenn man halt vor der Polizei wegfährt oder halt wenn man ein Rennen fährt gegen einen BMW 3er oder einen R32 oder eine ZXR 400, eine Kawasaki. Bist du denn schon der Polizei weggefahren? Mehrmals. Mehrmals, ehrlich? Mal gepackt worden. Keinmal gepackt worden? Nee. Da hast du Glück gehabt. Aber war mir mein Tank leer und dann bin ich im Feld verschwunden, aber ja. Aber die haben dein Nummernschild doch gesehen. Der Roller ist nicht zugelassen, der hat nichts. Ach, das auch noch. Es wird ja immer schöner. Ja, also... Also, es ist der Nervenkitzel, das Spiel auch mit dem Verbotenen, kann man so sagen. Ja, genau. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass du natürlich... dich gefährdest durch diese Fahrweise und andere Leute auch. Ja, richtig. Aber also ich würde mich jetzt auch nicht als unvorsichtig bezeichnen. Nur ich bin halt einmal bisher ohne Schutzkleidung gefahren, sprich ohne Motorradhose. Ist schon einmal zu viel und du hast nicht mal ein Nummernschild dran, Junge. Ja, Mensch, ist ja Wahnsinn. Ja, zum Glück war es nur hier in der Einfahrt und zum Glück habe ich mich auch nur in der Einfahrt lang, also vor der Einfahrt, direkt vor der Haustür lang gemacht. kamen meine Eltern direkt raus, haben den Roller zur Seite geschafft und ich hieß dann, ich bin mit dem Roller in der Einfahrt hingefallen. Wissen deine Eltern, dass du solche Sachen machst? Ja, klar, die wissen das. Was sagen die denn dazu? Die wussten nicht, dass ich auch auf der Straße war. Wissen die, dass du die Dinger so hochzüchtest? Die wissen, dass ich meinen hochzüchte, sagen wir mal so. Und was sagen die dazu? Die sagen halt nur, Jung, nicht auf der Straße, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Aber das ist natürlich bescheuert. Wo sollst du denn sonst, wo sollst du denn sonst fahren? Auf Flugplätzen oder so. Also ach so. Die gehen wirklich davon aus, dass du irgendwo auf einem Flugplatz oder auf irgendeinem freien Gelände nur fährst? Ja, doch, eigentlich schon. Hm. Weil, mein Vater arbeitet halt auch bei einem Unternehmen mit einem großen Parkplatz. Ach so, dann sagst du immer, ich fahre da und ich fahre nicht auf der Straße, sagst du denen? Nee, da kann ich auch nahezu jederzeit hin, eben Roller auf dem Anhänger rüberfahren. Das ist nicht weit, das sind 10, 12 Kilometer bis da. Okay, aber du fährst ja trotzdem auf der Straße, heimlich. Ja, richtig. Unter uns jetzt mal gesprochen. Ja, unter uns, genau. Und du tunst auch noch andere Räder von anderen Leuten. Ja, richtig. Das heißt, du trägst ja auch Verantwortung, letztendlich indirekt dafür, was mit denen dann passiert. Ja. Das musst du dir ja klar machen. Wenn sich da einer totfährt, dann hast du in gewisser Weise damit zu tun, moralisch zumindest. Ja, richtig. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich sofort sagen will, lass die Finger davon. Was du mit deiner Person alleine machst, ist erstmal dein Ding. Aber sobald du da noch anderen dazu verhilfst, mit solchen Höllenmaschinen durch die Welt zu brettern, bei allem Verständnis für den Kick, aber den Kick musst du dir irgendwie anders holen. Auch darüber hinaus, Frank, auch du gefährdest natürlich, wie ich es vorhin schon sagte, auch andere Leute, wenn du fährst, wenn du so schnell fährst. Ja, klar, aber... Stell dir mal vor, da passiert was und da kommt ein Kind zu Schaden. Ist vielleicht tot oder schwer behindert danach. Du bist 18 Jahre alt, willst dein ganzes Leben mit so einer Schuld rumrennen? Sagen wir mal so, also vielleicht bin ich mir der Gefahr ja auch nicht bewusst. Ja, kann ja sein, dass du bist noch ziemlich fasziniert von der Geschwindigkeit und dass man da so viel machen kann und ja, natürlich. Ja, kann man alles verstehen. Aber du musst ja halt die andere Seite auch sehen, die ist wirklich sehr ernst, die andere Seite. Und wenn du einen Spaß an dem Kick hast, an dem schnellen Fahren und so, dann mach es wirklich auf einem Gelände, wo man das machen darf. Ja, abgesperrt halt. Ja, irgend sowas. Das andere ist, du spielst wirklich mit dem Feuer. Und das kann wirklich in die Hose gehen, zumal du dann auch noch vorbestraft bist, wenn was passiert. Das kommt auch noch hinzu. Ist das direkt so krass? Also ja, natürlich. Also jetzt über so Vorbestrafung oder so habe ich noch nicht nachgedacht. Ja. Bei meinen Kollegen ist total auch der Fall. Ich muss die halt mindestens, sag ich mal, ein halbes, dreiviertel Jahr kennen, bevor ich überhaupt da einen Finger dran mache. Mach's nie wieder. Bezahlen die dich dafür, wenn du das machst? Das ist dann halt eher so freundschaftlich 50 bis 100 Euro, sag ich mal. Ja, du hast ja eine ganze Woche für zu tun. Ja klar, also für die Teile einbauen erstmal ungefähr diese Summe. Mhm. Und das ist halt für das Abstimmen, also das Feintuning, sag ich mal. Der muss halt perfekt laufen. Genau. Verstehe. Den Auto halt, da muss man alles einstellen. Also in Anbetracht der Risiken, die damit verbunden sind, über die wir jetzt gesprochen haben, ja, sage ich dir wirklich ganz klar, lass die Finger davon. Lass auf jeden Fall sofort die Finger davon, anderen Leuten das zu machen. Und wenn du es für dich machst, dann mach es nicht auf öffentlicher Straße. Fahre nicht auf öffentlicher Straße. Das hat sich jetzt ja auch sozusagen für mich gegessen mit meinem Unfall. Okay, genau. Hast ja gerade, wie geht's dir denn im Moment? Ja, also das ist ein paar Wochen her. Ist halt ein Kreuzbandriss, der ist direkt am Knochen abgerissen. Ich habe jetzt in 3 Wochen eine OP. Oh, und das klingt schmerzhaft. Ja, doch, war es auch. Ich bin halt mit 60, 70 km/h hingefallen auf die Nase. Kannst du ja vielleicht als ersten Warnschuss sehen, diese Geschichte. Ja, doch, den habe ich jetzt auf jeden Fall direkt wahrgenommen. Absolut, ja. Weil die Schule lief halt über die 4 Jahre, die ich das jetzt mache, auch nicht so toll. Siehst du? Ist es alles nicht wert, sag ich dir. Das leidet halt ein bisschen in der Grund. Welche Stufe bist du? Ich bin jetzt noch in der 11, ich bin halt sitzen geblieben. Und kann es sein, dass du deshalb sitzen geblieben bist, weil du so viel geschraubt hast? Ich bin deshalb sitzen geblieben. Wahnsinn, Frank, Wahnsinn. Ich habe drüber gemacht. Buch es jetzt ab als Teil deiner Vergangenheit und mach andere Sachen demnächst. Kümmere dich um deine Schule und was willst du machen später? Ich habe schon eine Ausbildungsstelle für September. Die könnte ich annehmen. Das wäre dann halt bei meinem Vater ja, so maschinenbaumäßig. Ja, du bist ja technisch offensichtlich interessiert und versiert. Ja, richtig. Dann machst du erstmal eine Ausbildung und später wirst du Maschinenbauingenieur oder sowas. Ja, sowas in der Richtung. Ja. Konstrukteur. So, wir sind uns einig, Finger davon lassen, ne? Auf der Straße, da. Genau. Ja, recht. Alles klar. Frank, dann wünsche ich gute Besserung und danke. Allzeit gute Fahrt. Ja, danke schön. Gerne. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. 0800 220 5050. Verboten ist unser Thema. Hier ist Thomas, 24. Hallo Thomas. Ja, hallo Jürgen. Thomas. Ja, ich habe, wie soll ich da anfangen? Also vor 5 Jahren... Auch was Verbotenes gemacht. Richtig, eine absolut verbotene Sache. Und zwar habe ich damals eine Schulkollegin nackt ins Internet gestellt. Das ist aber auch ganz unfein. Ja, in der Tat. Und vor 5 Jahren? Vor 5 Jahren. Wie alt war sie da? Ja, sie war so alt wie ich. Sie war ja eine meiner Kurskolleginnen, kann man sagen. Ja, in einigen Kursen habe ich sie natürlich dann auch bis zum Abitur, Mitte 2006, dann immer wieder gesehen. Wie bist du denn damals an dieses Nacktfoto gekommen? Hattest du mit der was? Nee, das wurde mir zugespielt. Von wem? Und zwar von, also da muss ich ein bisschen da ausholen, und zwar ist das Ganze ein halbes Jahr vorher oder ein paar Monate vorher passiert, dass dieses Bild also entstanden ist. Da 3 Kollegen, 2 von denen kannte ich bis dato gar nicht, die habe ich erst im Zuge der Aktion dann kennengelernt, die haben da offenbar eine Weinprobe oder sowas gehabt. Ja, und da sind offenbar dieses Mädel und einer der Kollegen im Hinterzimmer verschwunden. Ach so. Und dabei ist wohl dieses Bild entstanden. Und ein paar also nicht während der Weinprobe? Doch, also während alle den Wein getrunken haben, ist es nicht entstanden? Ja, die sind auf jeden Fall im Hinterzimmer verschwunden. Ja, aber die waren dann alleine. Die waren alleine. Das natürlich, meine ich jetzt, natürlich, ja klar. Ja. Und dann kam das ein paar Monate später über das Internet eben zu mir. Da schrieb mich jemand an und sagte, guck mal, was hältst du denn davon? Mhm. Ja, und dann kam auch relativ schnell die Idee auf, eine Internetseite zu erstellen. Und da ich derjenige bin, der sowas kann, ja, habe ich das dann in spätjugendlicher Leichtsinnigkeit gemacht. Ja, wobei so jung warst du auch nicht mehr. So jung war ich nicht mehr. Nee, warum hast du das gemacht? Ja, weil ich ein sehr kühler Mensch damals war. Ein kühler Mensch? Ja, ein kühler Mensch. Ich konnte Gefühle anderer überhaupt nicht einschätzen. Ich war sehr rational, sehr fixiert auf mich, sicher auch egoistisch. Okay, aber das ist ja noch keine Erklärung. Hattest du denn irgendeine schlechte Verbindung zu diesem Mädchen? Nee, gar nicht. Ich hatte also... Wie war das Verhältnis denn zu diesem Mädchen? Sie war eine Mitschülerin. Also neutral, völlig neutral. Neutral, ganz genau. Fandst du die nicht besonders blöd oder ihr hattet keinen Streit gehabt oder sowas? Gar nicht. Und dann hast du das gemacht und was hat dich denn angetrieben, dann während du das gemacht hast, bei der Vorstellung, das sehen jetzt ganz viele Leute, was hat dich angetrieben? Angetrieben hat mich die Vorstellung, ich weiß es noch ganz genau, das war einfach der Reiz daran, jetzt eine perfekte Internetseite zu erstellen. Wie kann ich das möglichst kurios in Szene setzen? Wie kann ich möglichst Aufsehen erregen mit dem? Weil das wurde natürlich von den Kollegen, die das Bild mir zugespielt haben, auch noch programmiert natürlich. Also dich hat es gereizt, eine perfekte Internetseite ins Netz zu stellen und zu kreieren. Richtig, genau. Und da hättest du ja auch irgendein Foto nehmen können, irgendwas anderes, ein Landschaftsfoto. Ja, gut, das hätte aber dann nicht so viel Aufsehen erregt. Verstehe. Achso, du wolltest also auf dich aufmerksam machen, was für ein toller Hecht du bist in Sachen Internet und hast dieses Mädel benutzt als gute PR-Fläche letztendlich. Ja, das hat vielleicht auch unbewusst mitgeschwungen, aber insgesamt war das auch eine Gruppenidee. Also ich war jetzt nicht der alleinige Initiator. Schwang denn so ein bisschen auch mit so eine Schadenfreude, wie alle jetzt ablachen werden, wenn man sie sieht? Ja, sicher auch. Sicher natürlich auch. Und zwar nicht nur von mir aus, sondern eben das war halt in der gesamten Gruppe. Die ersten, die das Bild so bekommen haben, haben natürlich alle in der Richtung gesagt, da müssen wir irgendwas machen, irgendwie müssen wir das verteilen. Wie sah das Bild denn aus? Sah das denn so zum Lachen aus? Ja, das war ein Bild, das sie beim Vorspiel zeigte mit einem der Kollegen, die dort auch vor Ort waren. Ja, also es war schon eher ein Pornobild, kann man das so sagen? Ja, man hat ja entscheidende Stellen gesehen. Ja. Also es war nicht einfach nur ein Aktfoto? Nein, das war schon Pachter. Grafisches Bild, ja. Genau. Und den Typ hat man irgendwie rausretuschiert. Nee, der war auch zu sehen, der hat allerdings den Kopf weggedreht. Ach so, und der war, ja. So, jetzt hast du es gemacht. Und was war dann die Folge davon? Ja, die Folge war, es kam natürlich zur Anzeige. Also noch am selben Tag oder einen Tag später hat dann die Polizei angerufen. Wie haben die das denn überhaupt wie haben die Leute so schnell entdeckt, dass es diese Seite gibt? Also ich hatte sehr, sehr viele Zugriffe. Ich lebte in einem kleinen Ort damals noch und ich hatte für diesen Ort unglaublich viele Zugriffe innerhalb der ersten 48 Stunden oder wie viel es. Also war das erstmal Mundpropaganda? Guck mal, auf der da und da kann man dieses Bild finden. Genau, das wurde auf Schulbänke gekritzelt, verstehe. Die Internetadresse und so weiter und so fort. Also wirklich Mund-zu-Ohr-Propaganda. Bevor die Polizei denn in Aktion trat, wie waren denn die Reaktionen des, ich sag mal in Anführungszeichen, des Publikums auf das Bild? Die Polizei ist so schnell in Aktion getreten, dass da gar keine direkten Reaktionen gekommen sind. Die Reaktionen kamen alle schon, nachdem dann die Polizei schon angerufen hat. Und was waren das denn für Reaktionen? Die waren natürlich gemischt von supergeiler Aktion bis hin zu, wie kann man sowas machen, aber war alles dabei natürlich. Wie sind die denn dir sofort auf die Schliche gekommen, die Polizei? Wie ging das? Wie war das? Ja. Diejenige muss wohl relativ schnell konkrete Namen genannt haben. Wie genau sie das jetzt gemacht hat, weiß ich gar nicht. Okay, gut. Dann war die Polizei, stand bei dir vor der Tür zu Hause. Ja, hat angerufen. Ich wurde dann bestellt, Und was ist aus der ganzen Sache geworden? Dann wurde im Grunde genommen nicht viel daraus. Man hat sich, ich glaube, 2 oder 3 Mal getroffen auf dem Amt mit so einer Sozialhelferin. Wer ist Mann? Du hast dich getroffen mit? Ich alleine und dann hat sie dann eben mit ihrer Psychologin dort gesessen und ihrem Vater und einer eben, ja, Sozialhelferin vom Amt. Das Mädel hat da gesessen? Ja, richtig. Ja. Und dann entsprechend hat man über diese ganze Sache diskutiert und welche Konsequenzen man daraus zieht. Und mir wurde dann auferlegt, dass ich mich doch psychotherapeutisch behandeln lassen soll. Hast du es getan? Und habe ich nicht gemacht. Ich habe aber meine eigene Psychotherapie in Form einer Schauspielausbildung dann gemacht. Ach so. Weil ich bin dann ein halbes Jahr später weggezogen aus diesem Ort. Ja. Habe dann eine Schauspielausbildung gemacht. Und das hat mir die Augen geöffnet sozusagen. Das hat mich derart als Mensch geprägt, meine eigene Emotionalität derart geöffnet, dass ich heute so etwas nicht mehr tun würde. Also ich sehe absolut ein, ich sehe auch, glaube ich, in gewissem Maße die Gründe, warum ich damals das gemacht habe. Und deswegen tut mir das natürlich unendlich leid, dass ich das heute gemacht habe. Aber wir haben ja gerade schon über die Gründe. Aber rückwirkend gesehen muss ich auch sagen, dass es eine große Erfahrung auch war für mich, dass mich das natürlich als Mensch auch sehr geprägt hat. Und wir haben ja gerade über die Gründe schon gesprochen. Wenn du sie jetzt nochmal mit deiner von der Warte von heute nochmal in 1-2 Sätzen zusammenfasst, was würdest du sagen? Was waren die Gründe? Die Gründe waren sicher in gewissem Maße ein geringes Selbstbewusstsein damals und eine extreme Kühlheit eben. Eine extreme Nicht-Emotionalität. Hast du dich bei dem Mädchen entschuldigt? Das habe ich gemacht, ja. Du warst doch dann noch eine Weile mit der in einer Klasse, ne? Oder einer Stufe. Ja, ich weiß nicht mehr genau, in wie vielen Kursen ich mit ihr zusammen war, aber es gab schon, glaube ich, den einen oder anderen Kurs. Wie war denn das denn, die Stimmung zwischen euch? Ja, von meiner Seite, da ich, wie gesagt, kühl ohne Ende war, für mich hat sich am Verhältnis gar nicht so viel geändert. Und von ihrer Seite, naja, sie hat mich vorher. Ich habe vorher nicht viel mit ihr gesprochen. Ach so. Und nachher auch nicht. Insofern. Aber die hätte dich ja, oder die Eltern, oder sie hätte dich ja anzeigen können. Und hat sie auch getan. Aber nun ist das ja dann doch sehr glimpflich für dich ausgegangen. Absolut. Es kam zu keiner Gerichtsverhandlung. Nein, im Grunde genommen hätte ich ja in irgendeiner Art bestraft werden müssen. Ja, finde ich auch. Ganz klar, aber dazu kam es nicht, wie gesagt. Ja. Und da muss ich sagen, wie gesagt, ich habe jetzt den Dreh bekommen durch die Schauspielausbildung, die mir da sehr, sehr viel geholfen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Leute, die da in der Form nichts gemacht hätten, dass die dann abgedriftet wären. Verstehe. So, jetzt hast du eine Schauspielausbildung gemacht und wirst bald ein großer Star. Und ich freue mich, dass wir beide uns unterhalten haben. Wo Schlussfrage, wohin willst du? Willst du beim Theater bleiben oder eher Fernsehen, Film? Also Theater reizt mich mehr, muss ich sagen. Theater reizt mich mehr. Ich habe natürlich auch nichts gegen Film, aber im Prinzip ist die Bühne eher meine Sache. Na super. Gut, du hast daraus gelernt. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf und wünsche dir beruflich natürlich dann sehr viel Erfolg und alles Gute. Jawohl. Und dir viel Erfolg bei deiner Sendung. Dankeschön, okay. Thomas. Okay. Tschüss. Gut. Ciao. Gut. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema Verbote oder Verboten. Habt ihr schon mal etwas Verbotenes getan oder reizt es euch, etwas Verbotenes zu tun? Im gesetzlichen Sinne, im moralischen Sinne. Weiter geht es mit Johanna. Johanna ist 57. Johanna, hallo. Hallo, Domian. Johanna, hast du was Verbotenes getan oder reizt es sich zu tun? Nein, man hat mir was Verbotenes angetan. Oh, was ist passiert? Und zwar hat man mich sexuell genötigt. Und zwar in meinem Haus. Wann war das? Das war ungefähr jetzt vor 2 Jahren. In deinem Haus? Ja. Erzähl mal, was da vorgefallen ist. Ich wohne jetzt zur Miete hier. Wohnst du alleine in der Wohnung? Ja, ich wohne alleine. Ich wohne im zweiten Stock. Und der Zugezogene wohnte in einer Erdgeschosswohnung. Ja. Er hat sich dann sehr großartig artikuliert und ja, und hat dann auch Weinflaschen verteilt und ja, um sich so ein bisschen einzuschleimen. Bei den anderen Hausbewohnern? Ja, auch ja. Ja. Im Prinzip im ganzen Haus. Und dann? Was ist da genau dann zwischen dir und ihm passiert? Ja, wir haben uns dann ungefähr 1 Jahr lang auch so gesehen. Und dann haben wir uns dann auch verabredet. Mhm. Wir sind dann mal zusammengekommen. Was heißt zusammengekommen? Zusammengekommen heißt, dass ich bei ihm unten in der Wohnung war. Ja. Wir hatten so verabredet. Ja, ganz genau. Ja. Zum Schnacken eben halt. Genau, ohne Hintergedanken deinerseits. Ganz genau. Ja, und das ging dann auch eine ganze Stunde gut. Und dann drehte er dann ab. Wie alt übrigens, Zwischenfrage, ist er, war er? Er ist, bitte? Wie alt er ist? 57. Auch 57, wie du? Nee, ja, ganz genau. Ja, so, was ist dann, er drehte ab, sagtest du, was ist passiert? Er drehte ab, also wir hatten uns unterhalten und er machte den Fernseher an. Und drehte sich dann um und dann sagt er einfach zu mir, so, und jetzt will ich dich fecken. Und dann bin ich total aus den Wolken gefallen. Ich habe gesagt, was willst du eigentlich von mir? Ich will das nicht. Hm. Und er hat sich auf mich raufgestürzt, er hat mich geknebelt, er hat mich an den Handgelenken gepackt, er hat dann nicht locker gelassen. Hat mich runtergerissen auf den Boden. Er hat dann angefangen, mich zu würgen. Und dann, weiß ich nicht, habe ich dann irgendwann die Besinnung verloren. Hast du denn geschrien? Ich habe geschrien, ich habe Hilfe geschrien. Ich bin dann raus aus dem Haus. Achso, Moment, du hast die Besinnung verloren und bist aber dann wieder wach geworden? Ja, ich habe... Und konntest dich befreien von ihm? Ganz genau. Ich weiß, dass ich unten auf dem Boden gelegen habe. Ist es denn zu einer Vergewaltigung gekommen? Nein, ich glaube nicht. Nein, nein. Hatte er dir denn die Kleider vom Leib gerissen? Er hat's versucht. Er hat's versucht und weil er es nicht geschafft hat, hat er mich an den Hals gepackt und wollte mir den Hals umdrehen. So, dann warst du kurz besinnungslos, bist wieder wach geworden, hast dich befreit von ihm und konntest aus der Wohnung fliehen? Ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mich aber am Boden liegen sehen und es war so, als wenn ich über mir stand. Also das war so ein komisches Gefühl. Jetzt bist du raus aus der... Ja? Als wenn ich aus meinem Körper rausgegangen bin. Ja. Ich habe mich gesehen und ich weiß das nicht. Ich habe mich tot liegen sehen. Und dann bin ich irgendwie aus dieser Wohnung rausgekommen und habe dann beim Hausmeister nebenan die Wohnung geklingelt. Die hatten von deinen Schreien nichts gehört? Nein. So, dann hast du da geklingelt und wie ging das dann weiter? Der kam dann raus, mein Nachbar, und hat mit mir erzählt, hat mit mir geredet. Ich habe gesagt, ich war so in Panik. Ich sagte, der will mich umbringen. Bitte hilf mir. Zum Hausmeister? Ja. Und als wir dann da gestanden haben, riss dann der Täter? Genau. Ja. Die Wohnungstür auf, war total angefasst und sagte nur zu ihm, du fickst sie nicht. Das sagte der Hausmeister dann? Nein, der Täter, wo ich aus der Wohnung rausgeflohen bin. War der Hausmeister, stand ja schon daneben? Ja. Wurde dann stand daneben und wurde, dann haben wir dann die Polizei angerufen. Ja. Das heißt, sie war schon auf dem Weg. Die kam dann mit 4 bis 6 Leuten an. Wer hatte denn die Polizei alarmiert? Ich auch, unter anderem. Wie konntest du das machen? Du warst doch mitten in der ganzen Aktion da drin, im Flur. Ja, das ist richtig. Ich habe sie im Nachhinein telefonisch informiert. Aber die Nachbarn da über, die haben auch schon die Polizei angerufen, weil sie Hilfeschreie gehört haben. Wurde dieser Mann angezeigt? Ja, ich habe ihn angezeigt. Immerhin hattest du ja dann einen Zeugen. Dieser Hausmeister hat das ja nochmal mitgekriegt, dass er dieses Wort auch zu dir gesagt hat. Und, Ganz genau. Zu ihm gesagt hat. Weil ich war total überventiliert. Ich konnte ja überhaupt nicht mehr reden. Verstehe. Was ist er verurteilt worden? Was ist daraus geworden? Er hat im Schaffengericht, was da anberaumt war, hat er... Ein Jahr haben sie anberaumt. Er hat 9 Monate bekommen. Bewährung. Auf Bewährung. Ist er denn in dem Haus wohnen geblieben, wo du wohnst? Ja, leider ja. Wohnt er heute noch da? Ja. Ach du lieber Himmel, das heißt, du begegnest dem immer? Ja. Das ist doch grauselig. Nein, im Prinzip eigentlich nicht. Er hat Revision eingelegt und hat dann die Revision zurückgezogen. Verstehe ich nicht. Wenn der bei dir im Haus wohnt, dann begegnet man sich doch im Hausflur, im Keller, schon mal vor der Tür. Nein, ich verlasse das Haus nicht mehr. Du verlässt das Haus nicht mehr? Nein, ich gehe einmal... Du verlässt deine Wohnung nicht mehr? Nein. Wegen dieser Geschichte? Ja. Und früher hast du ganz normal gelebt? Ja. Ich bin nicht mehr beziehungsfähig. Wer kauft dir einen zum Beispiel? Mein Nachbar. Ich habe einen lieben Nachbarn, der neben mir wohnt, Tür an Tür. Was empfindest du denn für diesen Täter, der bei dir im Haus immer noch wohnt? Im Prinzip gar nichts, weil ich ihn nicht sehe. Ich lebe hier im Prinzip so total isoliert. Aber du musst doch einen ungeheuren Zorn auf diesen Mann haben, der dich jetzt in diese Isolation getrieben hat. Ja, manchmal habe ich Gedanken, wie ich ihn... schädigen kann. Ah, also auch was verboten ist, dass du Rachegefühle hast. Ganz genau. Verbotene Rachegefühle. Ja, und ich male mir in meinen Träumen die schlimmsten Dinge aus. Was malst du dir aus? Was ich mir ausmale? Ja, in den Träumen. In den Träumen? Ja. Ich möchte ihn blind sehen. Ich würde ihn am liebsten Salzsäure in die Augen kippen. Dass er nie wieder irgendwas sehen kann. Dass er mal wirklich hilflos ist. So, Johanna. Ja, ich weiß. Nein, pass auf. Ich will dir. Das ist sehr heftig. Ja, das ist heftig. Ist auch völlig okay, dass du sagst. Und also subjektives Gefühl ist das auch völlig nachvollziehbar und verständlich. Aber ich bekomme mein Leben nicht mehr auf die Reihe. So, und das... Ich kann nicht arbeiten. Genau, das will ich gerade sagen. Ich kann nicht mehr leben. Mir geht es gar nicht mehr um diesen Mann, sondern mir geht es um dich. Ja. Und dir geht es seit dieser Geschichte offensichtlich sehr schlecht. Ja. Und du hast extreme Rachegefühle gegen diesen Mann, die du gerade ausgesprochen hast, die natürlich auf dich auch zurückschlagen und auf dein Wohlbefinden, nämlich du hast gar kein Wohlbefinden mehr. Das heißt, ich bin alleine. Weißt du, ich bin einsam. Warum ziehst du nicht aus diesem Haus aus? Warum soll ich ausziehen? Weil es für dich besser ist. Jetzt hat Stolz nichts mehr zu sagen. Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ich kann mir das nicht leisten. Ich habe keine Arbeit. Mhm. Und ich bin krank. Ich bin... Natürlich hätte eigentlich das Gericht auferlegen müssen, dass dieser Täter aus dieser Wohnung raus muss. So wäre es ordentlich gewesen. Eigentlich ist es ein Unding, dass das Opfer weiter mit einem solchen Täter im Haus wohnen muss. Er hätte natürlich rausgemusst. Gebe ich dir vor. Meinst du? Nein, ich meine, das wäre das richtige Urteil gewesen, das anständige Urteil. Mhm. Offensichtlich ist es anders gelaufen. Dennoch scheint mir, wenn das auch jetzt aufgrund deiner finanziellen Situation schwierig ist, das ist ja, weil... Ich muss mit 200 Euro über die Runden kommen. Im Monat. Mhm. Aber gäbe es nicht vielleicht die Möglichkeit, eine ähnlich günstige Wohnung, ich gehe mal davon aus, dass es eine günstige Wohnung ist, dass du vielleicht eine andere günstige Wohnung findest? Ich liebe meine Wohnung. Und ich bezahle ja schon von meinem Hartz-IV-Geld 80 Euro dazu. Du liebst deine Wohnung, aber du wirst ganz unglücklich in dieser Wohnung. Du bist ja schon ganz unglücklich in dieser Wohnung. Aber ich sehe den Menschen ja nicht. Ja, aber weil du dich zurückziehst und dich aus dem Leben herausgenommen hast. Das ist doch kein Zustand. Ich lebe nicht mehr. Eben. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich aus dem Sog rauskomme, weil ich auch mit dem Trinken anfange. Hast du jetzt auch getrunken? Ja, ein bisschen. Ich habe mir das gerade schon gedacht, während du so gesprochen hast. Nein, so ein bisschen habe ich es nur gemerkt. Da muss ich aber ein bisschen einräumen. Ich bin Hamburger. Ja. Und die haben immer so einen kleinen anderen Slang drauf. Nee, ist auch schon in Ordnung. Ist alles gut und ich habe alles gut verstanden. Johanna, auf jeden Fall muss was passieren, finde ich. Ich weiß das. Ich möchte, dass wir dich jetzt nochmal anrufen. Da würde ich mich sehr gerne drüber freuen. Genau, das machen wir. Mein Psychologe. Sehr netter Mann, Henning heißt der ruft dich jetzt an. Ja. Und dann planen wir im Hintergrund mal ein bisschen, was man doch tun könnte. Ich finde, dir muss geholfen werden und es muss etwas geschehen. Ich möchte das auch so gerne. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen, Johanna, und wir melden uns gleich wieder. Ja, ich danke dir, Domian. Alles Gute. Und nochmal alle liebe Grüße. Dankeschön. Von mir. Sehr nett von dir. An dein Team. Danke. Und ich finde dich super. Dankeschön. Und hör ja nicht auf. Nein, keine Sorge. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 1.41 Uhr haben wir. Nee, 42. 1.42 Uhr. Und weiter geht es mit dem Tim. Und Tim ist 24. Hallo, Tim. Hallo, Domian. Hallo, Tim. Was hast du Verbotenes getan? Nix. Also, oder willst das du? Kann man so jetzt nein auf... Nein, das ist... Okay, wir müssen das ganz anders aufbauen. Ich bin gerade ziemlich nervös und ziemlich fertig. Entschuldige bitte. Du bist fertig also im Moment. Ich merke, ziemlich... Ja, weil ich das erste Mal darüber rede. Also ja. Ich merke seit mehreren Jahren, dass ich pädophile Neigungen habe. Mhm. Also ich weiß, ich fühle mich immer mehr zu Kindern hingezogen und weg von Frauen oder Männern. Mhm. Ich habe noch nie daran gedacht, wirklich einem Kind etwas anzutun, oder? Lass mich kurz unterbrechen. Du sagst, ja. Für mich weggezogen von Frauen oder Männern. Wie hast du denn bisher gelebt? Heterosexuell, bisexuell, schwul? Nein, ganz, also bisexuell auf jeden Fall. Bisexuell. Ich habe Erfahrungen mit Männern und mit Frauen. Ja. Lebe eigentlich sehr glücklich in einer Beziehung. Mit einer Frau? Mit einer Frau. Ja. Auch seit mehreren Monaten, fast schon mehreren Jahren inzwischen. Mhm. Aber sexuell ist da einfach nichts. Wir wohnen zusammen, wir sind super zusammen, wir kommen super miteinander klar im Alltag, aber mhm. sexuell ist einfach tote Hose. Ich meine, ich brauch's nicht einfach. Ich fühle mich da einfach nicht hingezogen. Mhm. Jetzt beschreib mir mal deine Fantasien. Das kann ich gar nicht aussprechen. Ich habe es noch nie ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Es ist komisch, wenn ich schwimmen gehe mit meiner Freundin und wir gehen regelmäßig schwimmen. So einmal die Woche, vielleicht einmal alle zwei Wochen, meistens mit ein paar Freunden. Und das ist ein Familienschwimmbad. Und dann sehe ich da auch halt immer viele Kinder rumlaufen im Badeanzug. Und mhm. das erste Mal, wo ich das gemerkt habe, vor ein paar Jahren, dachte ich, mein Gott, niemals, guck weg. Und das kannst du doch nicht. Aber wie alt sind denn die Kinder, die dich da besonders interessieren? Kann ich nicht sagen. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich würde sagen, Anfang der Pubertät, 12, 13. Mhm. Männliche Jungs, mich? Sowohl als auch. Ja. Kommt generell von meiner Bisexualität. Ja. Und mein Problem ist halt einfach, ich weiß nicht, wohin damit, weil ich totale Angst habe, dass mein Kartenhaus, was ich mir in meinem Leben aufgebaut habe, total zusammenfällt. Wenn du ganz streng in dich hineinschaust, wann war das zum ersten Mal, dass du so in die Richtung mal was fantasiert hast oder gesehen hast? Ich kann es nicht sagen, vielleicht war es auch schon mein ganzes Leben über, weil als ich selber klein war als Kind, habe ich auch schon sexuelle Erfahrungen mit anderen Kindern gehabt. Ich meine, das ist bei meisten halt normal, aber bei mir ist es dann immer, ich bin älter geworden, aber die sind alle einfach gleich geblieben. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich 10 war und vielleicht mit einem anderen 10-Jährigen oder einer anderen 10-Jährigen solche, was man nun mal macht, als Kinder Doktorspielchen gemacht hat. Mhm. Dann bin ich irgendwann 13 geworden und der Gegenüber war immer noch 10 und dann war ich 15 und 10 und dann merke ich schon, da ist irgendwas, das darfst du nicht, das darfst du hier nicht. Du hast noch nie irgendetwas gemacht mit einem Kind oder dem Jugendlichen? Nie. Noch nie. Hast du im Internet auf gewissen Seiten dich schon rumgetrieben? Nein, auch nicht. Du hast noch nie Kinderpornografie konsumiert? Nein. Ich habe es mal gesehen, per Zufall. Ich habe eine Pornosammlung von einem Freund bekommen. Der hatte riesengroße Pornosammlung von, ich weiß nicht, wie viele DVDs und CDs. Und da war irgendwo zwischen diesen ganzen Filmchen, waren, glaube ich, ein oder zwei kleine Filmchen dabei, wo man nicht sicher war, ist das Mädchen jetzt 15, ist das 18, ist das 20? Mhm. Und dann merke ich schon, dass mich das sexuell einfach mehr anzieht. Mhm. Aber es waren explizit keine Kinderpornos dabei. Keine Kinderpornografie. Also nicht, dass man es gesehen hat. Also es war jetzt nicht, wo man genau sagt, okay, das ist eine Vierjährige, die wird jetzt vergewaltigt oder sowas. Wenn du onanierst. Ja. Dann hast du ja Fantasien. Das hat jeder Mann, hat jeder Mensch. Ja. An was denkst du? Schon, wenn ich mich wirklich gehen lassen würde, wahrscheinlich an Kinder. In den meisten Fällen versuche ich es mir zu verbieten und versuche einfach zu verdrängen. Aber wenn ich ehrlich bin und in mich reingehe, dann sind es Kinder. Und du stellst dir dann sexuelle Handlungen mit Kindern vor? Ja. Ja. Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Und es ist völlig in Ordnung. Ich finde es ja schon sehr mutig von dir, dass du anrufst. Insofern ist das alles in Ordnung. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe einfach totale Panik. Ich meine, jetzt kann ich mich beherrschen. Das geht jetzt 5 Jahre lang. So, was ist in den nächsten 5 Jahren? Was ist, wenn ich mit 30 anfange, dass mir die Fantasie nicht mehr reicht, oder mit 35 oder mit 40? Ich bin jetzt nicht mal 25. Was ist, wenn das in 5 oder 10 oder 15 Jahren überhand nimmt? Jetzt habe ich diese Kontrolle, 100%ig. Aber ich habe keine Ahnung, was in Jahren ist. Du hast, so hast du es vorhin doch gesagt, mit niemandem bisher darüber gesprochen? Nein, noch nie. Was hat dich dann bewogen, dann hier anzurufen und auch vor allen Dingen in einer Öffentlichkeit darüber zu sprechen? Hier bin ich anonym. Also ich meine, niemand wird meine Telefonnummer kennen und die Wahrscheinlichkeit, dass meine Freundin oder einer meiner paar Freunde, 5, 6, 10, das jetzt hört, ist so gering, weil sie sowas nie hören. Das ist nicht so die Szene, wo ich mich rumtreibe, sag ich mal, die jetzt nachts wach liegen und dann Domian hören. Und ich glaube, versucht darüber zu reden, habe ich schon öfter. Ich habe öfter mal irgendwie Witze darüber gemacht bei meiner Freundin, um einfach zu sehen, wie sie darüber reagiert. Oder bei Freunden, wenn ein kleines Kind vorbeigeht, mit einem Freund mal gesagt, guck mal, wäre die nicht was für dich. Um zu sehen, wie er darauf reagiert. Und dann sieht man ja, wenn er sagt, kann man vielleicht mal drüber reden. Aber wenn er sagt, bist du eklig, dann geht das halt nicht. Und es gibt doch wohl kaum jemand, der sagt, wäre eine möglich. Das sagt doch kein Mensch. Was soll ich sagen? Wie soll ich anders drüber reden? Nein, ich meine, wenn du das so sagst, reagiert doch niemand anders irgendwie so flapsig darauf. Alle Leute reagieren doch sicherlich ablehnend. Ja, das stimmt schon, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, so. Aber genau deswegen, es ist ein so sensibles Thema in den letzten Jahren geworden und ich habe einfach totale Panik, dass ich in meinem Leben ausgegrenzt werde, in meiner Arbeitsstelle, in meinem Privatleben. Ich habe Angst, dass meine Freundin mich verlässt, dass meine Freunde mich verlassen. Es geht nicht nur darum, dass du ausgegrenzt wirst, sondern es geht darum, dass du eventuell einem Kind einen großen Schaden zufügst und es geht auch darum, dass du dir einen Schaden zufügst, nämlich dass du irgendwo im Knast sitzt. Ja. So klar muss man es sehen. Ja. Deswegen finde ich es ausgesprochen gut, dass du dich heute gemeldet hast. Ich habe es öfter schon versucht, muss man sagen, aber irgendwie habe ich dann entweder zum Schluss noch aufgelegt, bevor ich durchgekommen bin, oder war sogar noch halb froh, dass ich nicht durchgekommen bin, saß an der Tür und sagte, zweimal versuchst du es jetzt noch, aber du wirst nicht durchkommen. So, nur heute bist du ja durchgekommen. Ich finde das ehrenwert und löblich, dass du das so thematisierst und dass du quasi auch die Angst vor dir selbst formuliert hast. Tim, es gibt mittlerweile in Deutschland, die Berliner Charité ist führend, aber in anderen Städten auch, in Kliniken, Projekte, wo sich Menschen mit pädophilen Neigungen mit Psychiatern zusammensetzen, und dort gibt es Programme, an denen man teilnehmen kann, und Therapien, denen man sich unterziehen kann. Das würde ich dir wirklich sehr dringend empfehlen, dass du Herr über dich selbst wirst und das in den Griff bekommst und kanalisieren kannst. Dazu musst du dann natürlich den Schritt aus der Anonymität rausmachen, aber in den geschützten Raum einer Klinik, wo alle Menschen unter Schweigepflicht arbeiten, und du brauchst auch keine Angst zu haben. Aber das würde ich dir sehr dringend empfehlen, und ich möchte auch gleich, dass wir im Anschluss nach unserem Gespräch ja auch nochmal mit dir sprechen und dir die entsprechenden Adressen vermitteln. Ja. Das ist der Weg, das ist die Lösung. Du bist nämlich genau in einer Phase, wo die entsprechenden Psychiater sagen können, ja, das ist gut, er hat noch nichts gemacht, er steht sich selbst gegenüber sehr selbstkritisch da und er möchte was verändern. Also du bist ein idealer Klient, ein idealer Patient für die Ärzte. Ich habe gute Heilchancen, meinst du? Ja, das glaube ich schon. Gute Therapiechancen, ja, das finde ich schon. Ich sehe das noch gar nicht. Natürlich sehe ich, dass es falsch ist, weil es halt täglich durch das Bild der Medien kommuniziert wird. Aber ich für mich drin, wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich gerade in mir drin so einen Konflikt, in mir drin herrscht gerade so ein Konflikt. Auf die eine Seite ist dieser ganze Medienkram, tägliches Fernsehen, Nachrichten, Vergewaltiger von irgendwelchen kleinen Kindern, was mir alles sagt, böse, böse, böse. Und dann kommt das andere kleine Teil in mir drin, was dann sagt, aber du bist nicht krank, es ist doch nur, du kannst ja auch ein Kind finden, was Spaß hat. Ich meine, verstehst du, was ich meine? Dieser Kampf, der in mir drin ist. Das ist der Kampf. Wir sind uns einig darüber, dass das immer eine ungleiche und eine furchtbar ungleiche Situation ist, wenn ein Erwachsener mit einem Kind Sexualität hat. Da kann man nie davon sprechen, dass da eine Übereinstimmung oder ein gegenseitiges Einvernehmen besteht. Nie. Weil die Machtverhältnisse einfach nicht gegeben sind. Das ist ein Kind mit ganz anderen Vorstellungen, Bedürfnissen und auch einer anderen Sexualität als du auf der anderen Seite als erwachsener Mann. Aber das müssen wir ja gar nicht jetzt weiter besprechen. Ich merke, dass du in einem Konflikt bist und ich merke, dass du was verändern möchtest. Und das ist gut. Und da packen wir jetzt weiter an nach unserem Gespräch hier. Du wirst von meinem Psychologen wieder angerufen und alles Weitere dann im Hintergrund. Okay? Okay, danke dir. So machen wir es, Tim. Bis gleich. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Michael. Michael ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Michael. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, super. Es klingt ein bisschen komisch. Halt mal dein Telefon besser. Es ist keine gute Verbindung. Du kannst mich nicht hören, echt nicht. So ist es besser, oder was? So ist schon ein bisschen besser, ja. Also ja, du hast auch zu unserem Thema angerufen, verboten. Ja, genau. Wie gesagt, ich will ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Die letzten 10 Jahre sind bei mir wirklich krass abgegangen. Ich habe 3,5 Jahre davon im Gefängnis gesessen. Mhm. Warum? Wegen kleinkriminellen Sachen. Schwarzfahren, Diebstahl, Einführung von Betäubungsmitteln. Ich bin ziemlich tief abgerutscht. Einführung von Betäubungsmitteln. Was versteckt sich denn dahinter? Ja, in nicht geringer Menge. Ich habe da einfach ein bisschen Haschig über die Grenze gebracht. Mhm. Und war nicht in geringer Menge. Das nennt man Betäubungsmittel? Ist Betäubungsmittel, ja. Mhm. Mhm. Ist eine Droge. Okay. Ja, das ist schon klar. Ich tut's gerade bei dem Wort Betäubungsmittel. Aber du hast natürlich recht, ja. Okay. Mhm. 3,5 Jahre im Knast gesessen. Ja, insgesamt. Ne? Also nicht am Stück, sondern insgesamt. Ja. Ja, also habe ich einfach gesessen wegen kleinen kriminellen Sachen. Ja. Und jetzt wann bist du aus dem Knast rausgekommen, das letzte Mal? Vor 8 Wochen, also 2 Monate. Ah, noch gar nicht so lange. Das ist der, wo ich rausgekommen bin. Ja, genau. Ich habe jetzt 14 Monate ab. Bin wieder raus und ich versuche jetzt wirklich mein Leben von vorne bis zum Ende wieder hochzukriegen. Diese 3,5 Jahre, die waren ja nicht am Stück, wie du gerade gesagt hast, sondern verteilt. Ja, wann? Genau. Du bist jetzt 34. Wann bist du in welchem Alter bist du zum ersten Mal in den Knast gekommen? Das ist 2000 gewesen, also das heißt so mit 24. Ja. Und dann hat bin sich das erste Mal drin gewesen. Welche Auswirkungen auf dein Leben hatte das? Immer wieder Knast, ja, immer wieder Konflikt mit dem Gesetz. Ja, das ist irgendwie passiert. Ich habe damals ein super Leben gehabt. Bevor mein 24. Leben angekommen ist, habe ich wirklich ein super Leben gehabt. Ich habe eine Ausbildung gehabt. Ich habe eine Frau gehabt, oder das heißt eine Frau, eine Freundin gehabt. Mhm. Bin wirklich mit ihr zusammen gewesen, jahrelang. Und da ist irgendwie ein Riss passiert, dass da irgendwie dann die Trennung kam und ich wirklich alles verloren habe. Ich habe wirklich alles verloren. Mein Auto, meine Wohnung, mhm, meine Frau oder Freundin. Mhm. Ich habe wirklich alles verloren und das ist irgendwie passiert, dass ich irgendwie auf die Schliefe gekommen bin. Mhm. Wie siehst du es heute? Ja, ich habe jetzt wieder gelernt, so, versuche es zumindest zu lernen. So. Das ist einfach so. Ich habe jetzt wieder 14 Monate, wie gesagt, ich bin jetzt 2 Monate raus. Ja. 14 Monate habe ich jetzt wieder gesessen und ich lerne daraus. Ich weiß auf jeden Fall, wie mein Leben vorangehen muss. Genau, ja, dass ich wirklich wieder genau zu einer Arbeit kommen muss, dass ich wirklich wieder zum richtigen Gehalt kommen muss, dass ich wirklich wieder ein Geld haben muss und meinen Lebensstandard einfach selber finanzieren muss. Und dazu muss ich einfach arbeiten gehen. Ja. Ich bin im Klaren darüber. Hast du dieses jetzt wirklich kapiert? Ich habe es kapiert, nur ob ich es wirklich verwirklichen kann, das ist natürlich die Frage. So, ich bin auf Arbeitssuche, mhm, ich habe eine Ausbildung, ich habe alles wirklich, ich habe einen Führerschein, ich habe eine Ausbildung, also aber ich bin wie, nicht doof. Aber wie absurd, wegen solcher Kleinigkeiten sich das Leben eigentlich kaputt zu machen. Wie absurd. Ja, das ist so. Wirklich für Kleinigkeiten im Knast zu sitzen, ne? Ich meine, das sind Diebstähle, Schwarzfahren, Einführung von Betäubungsmitteln. Kann man ja eigentlich nur sagen, das ist nur noch Dummheit. Es ist Dummheit, aber ich will das mal so sagen. Ich meine, ich habe ja wirklich den Sinn fürs Leben. Ich weiß ja wirklich, was ich tun muss. Aber wenn ich da wirklich nicht rankomme, das wirklich nicht schaffe, weil die Kraft einfach nicht da ist, da ist einfach mein Problem so. Ich weiß wirklich, was ich zu tun habe, aber die Kraft ist einfach das. Ja, aber das ist auch kein. Ja gut, aber du hast da gute Voraussetzungen. Du sagst, was hast du gelernt? Was hast du für eine Ausbildung? Maurer. Ich bin am Bauteam. Du bist Maurer, so. Du hast einen Führerschein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das ein Beruf ist, wo man auch ganz gut unterkommt, wenn man das will. Ist das so? Normalerweise ja. Ja, so. Da kannst du mir noch nicht sagen, ich habe die Kraft nicht. Aber die Kraft hast du, irgendein kleines krummes Ding zu drehen und dann hast du wieder die Kraft, im Knast zu sitzen. Ja, das heißt ein kleines krummes Ding. Ne? Das ist irgendwie in den Laden gehen, irgendwie was wegnehmen. Und es passiert einfach so, dass man sowas gemacht hat. Ich hab's dann ja, aber du musst jetzt daraus gelernt haben, dass das nicht mehr passieren darf. Du bist jetzt 34, ja, jetzt kannst du die richtig Kurve ja noch kriegen. Du hast jetzt 10 mhm Jahre deines Lebens schon verschleudert, kann man ja so sagen. Die sind richtig weg. Diese 10 Jahre sind weg. Die sind weg. Die fehlen mir im Leben. Ja, genau, die sind weg. Aber jetzt, ich meine, vielleicht war es nötig, jetzt nochmal im Knast zu sein, um es nun endlich zu kapieren, damit der Schalter umgelegt werden kann und du jetzt in ein gutes Leben reingehst, in die Zukunft. Hast du eine Freundin oder eine Frau? Im Moment nicht, nein. Ja. Ich habe sie gehabt, wirklich. Ich hatte Zukunftspläne gehabt, alles. Ey. Ich wollte wirklich mal mit 27 mein Kind haben, wenn wirklich das Geld da ist, um das Kind zu finanzieren. Ich will wirklich, ich habe ein Leben vor Augen. Das glaubst du gar nicht. Genau, das kannst du. Wirklich ein Geld, wo das wirklich alles da ist, einfach. Also allein um ein Kind zu finanzieren, um das Kind großzuziehen, dass das Kind gutes Leben hat. Das ist doch ein, ich habe wirklich einen Sinn fürs Leben, ne? Das ist doch ein Ziel. Das ist ein Ziel. Du wirst eine Familie haben, du wirst ein Kind haben. Genau. So, wenn du das, mhm, wenn du dieses Ziel wirklich ganz streng vor Augen hältst, ja, wirst du das schaffen. Da bin ich ganz sicher. Ja. Bin ich hundertprozentig sicher. Nur, ja, ich bin draußen. Du bist draußen und du wirst nie wieder reingehen. So, nee, hab ich nicht mehr vor, auf genau keinen Fall. Ich werde auf keinen Fall mehr reingehen. Also mir hat es wirklich gereicht, so, das war wirklich jetzt so das letzte Mal. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall gereicht. Ne? Hundertprozentig, ja. Gut, Michael. Dann will ich dir die Daumen drücken, dass du das auch wirklich, wirklich so schaffen wirst. Ja. Und ja, dass du nie wieder in den Knast gehst und dass du irgendwann ja ein glücklicher Familienvater wirst und wirst denken, Mensch, was habe ich damals für eine Scheiße gebaut? Und kannst, genau, und kannst deinem Kind sagen, mach's bloß nie so, wie ich es gemacht habe. Super. Ne? Lieber Michael, alles ja Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute, Domi. Dankeschön. Ja? Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. So, liebe Leute, ich möchte noch etwas sagen zu unserem Anrufer Tim gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar von euch sagen, wie kann man denn mit so jemandem reden und wie kann man dem eine Plattform im Radio und im Fernsehen geben? Ich würde euch sagen, ich finde, wir haben die Pflicht dazu, mit einem solchen Menschen zu sprechen und es ist sogar eine große Chance, mit einem solchen Menschen zu sprechen, wenn er sich schon vertrauensvoll hier an uns wendet und ein Gespräch sucht. Also finde ich, haben wir wirklich die Pflicht dazu, uns dann auch mit ihm auseinanderzusetzen und mit ihm gemeinsam zu erarbeiten oder mit ihm gemeinsam zu schaffen, dass er von dieser Linie runterkommt. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, ich habe auch die Hoffnung, durch ein solches Gespräch auch andere draußen, die uns jetzt irgendwo zuhören, auch zu erreichen und entsprechend vielleicht auch eine Wirkung zu erzielen, dass diese Leute sich dann therapeutische Hilfe suchen, zum Beispiel in der Charité in Berlin oder auch in anderen, bei anderen Psychiatern oder bei anderen Einrichtungen. Ich finde das sehr gut und sehr richtig, dass wir mit solchen Leuten auch sprechen können hier. So, das war's für heute. In der Technik war Hendrik Hage. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen und hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao.